Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 45 mit Howling Wolf, Chauncey Westbrook, Grover Washington Jr., Gene Bertocchini und Kenny Poole, The Mississippi Sheiks, Hazel Atkins, Wynn Stewart, Dub Dickerson, Ronnie Earl, Jimmy Smith, Anita O'Day, Ritz Ortolani, Pete Rugolo, The Remains, The Barbarians und Walt Cochran. Baby left me, she went away. Now she's gone, but I don't worry, for I'm sitting on top of the world. If you don't like my peaches, leave my peaches be. Stay out of my orchard, quit shaking my tree. Now she's gone, but I don't worry, for I'm sitting on top of the world. She wrote me a letter from El Paso, said, "Hello, baby, I miss you so." Now she's gone, but I don't worry, for I'm sitting on top of the world. Don't you come here running, holding out your hand. I've got me a woman, like you got you a man. Now she's gone, but I don't worry, for I'm sitting on top of the world. If you don't like my peaches, leave my peaches be. Stay out of my orchard, quit your shaking my tree. Now she's gone, but I don't worry, for I'm sitting on top of the world. We'll be right back. I'm gonna leave this town where John got hard. But now she gone, and I don't worry. Set it on top of the world. Sitting on the top of the world. Ein Blues, den die Mississippi Sheiks 1930 aufgenommen hatten und der über verschiedene Musikstile hinaus ein Standard wurde, eröffnete Framas musikalisches Fundbüro. Walt Cochran, weder mit Eddie noch mit Hank verwandt und von den dreien der unbekannteste, nahm 1963 für das Olympic Records Label das Lied im Stil der Country-Musik auf, während Howlin' Wolf 6 Jahre davor im Stil des Chicago Blues diesen Titel einspielte. Der Gitarrist Chauncey Westbrook, Jahrgang 1921, ist auch eher unbekannt, hauptsächlich, weil er mit einer einzigen Ausnahme, die wir gleich hören werden, Sideman war. Aber Sideman, sehr bekannter Sänger und Musiker. Aretha Franklin, Little Willie John, Sammy Davis Jr., Jimmy Witherspoon. Außerdem arbeitete er mit den Doo-Wop-Gruppen The Orioles und The Drifters in deren Anfangstagen. Wir hören Chauncey Westbrook mit Boulevard de Magenta von seiner heute fast vergessenen einzigen Solo-LP aus dem Jahre 1956, die auf dem eher unbekannten Schallplattenlabel Melba Records erschien. Thank you. Saxophonist Grover Washington Jr. war zwar auch auf vielen Platten als Sideman zu hören, aber im Gegensatz zu Chauncey Westbrook verkauften sich seine Platten sehr gut, woraus folgte, dass er etliche Solo-LPs aufnehmen durfte und ihm dementsprechend gute Musiker und bekannte Musiker von seiner Plattenfirma zur Verfügung gestellt wurden. Auf All the King's Horses von 1972 hörten wir unter anderem Ron Carter am Bass, Bernard Purdy am Schlagzeug, Richard T. an der Hammond-Orgel, Bob James am E-Piano und als Solo-Gitarrist Eric Gale, der mit so unterschiedlichen Interpreten wie King Curtis, Jackie Wilson, The Drifters oder Nina Simone schon im Studio war. Wir widmen uns nun einer kleineren Besetzung, genauer gesagt zwei Gitarren, nämlich Gene Bertoncini und Kenny Poole und einem Bassisten Bob Bodley. 60 Jahre nachdem der britische Komponist und Bandleader Ray Noble Cherokee komponierte und aufnahm, spielte dieses Trio das Lied, das Charlie Barnett zum Hit machte, erneut ein. Thank you. letzten beiden Titel, die wir in Framats musikalisches Fundbüro hörten, Grover Washington Jr. und Gene Bertoschini, waren ja sehr geschmeidige Produktionen, bei denen sich der Hi-Fi-Freund in seinen Ohrensessel verkriechen konnte. Es wird also Zeit für ein paar Ecken und Kanten. Vier Titel. Zuerst The Mississippi Sheiks mit der Originalversion Sittin' on the Top of the World aus dem Jahr 1930. Dann gehen wir in die Mitte der 50er Jahre. Hazel Atkins' Banana Boat Song, gefolgt von Win Stewart, einem Country- und Rockabilly-Sänger. She Just Tears Me Up, auch aus den 50ern. Und von 1960 Dub Dickerson, All Over You. Sitting on top of the world. Was in the spring, one summer day, just when she left me, she's gone to stay. But now she's gone, I don't worry. I'm sitting on top of the world. Then you come here running, holding up your hand. Can't get me a woman, quick as you get a man. But now she's gone, I don't worry. I'm sitting on top of the world. Have been days I didn't know your name. Why should I worry and care in vain? But now she's gone, I don't worry. I'm sitting on top of the world. Going to the station down in the yard. Come get me a freight train. Wakes and got hard, but now she's gone, I don't worry. I'm sitting on top of the world. The lonesome days, they have gone by. Why should you beg me and say goodbye? But now she's gone, I don't worry. I'm sitting on top of the world. her back home. Dear my baby, then I want her. Day way, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, oh. Daylight, and I wanna go home. Daylight, and I wanna go every time that she walks by. It just tears me up, cause she's with another guy. It may take me time, but I'll make her mine. Never ever gonna give up. Oh, well, she's so fine, I want her all the time. She just tears me up. Well, she just tears me up every time she looks my way. It just tears me up, cause I can't think of nothing to say. It'll come a night when I'm feeling just right. I'm gonna take her up. I'm gonna love her so, and I won't let go. She just tears me up. Every time she looks my way, it just tears me up, cause I can't think of nothing to say. Yeah, but there'll come a night when I'm feeling just right. I'm gonna take her up. I'm gonna love her so, I won't let go. She just tears me up. Oh, well, she just tears me up. She just tears me up. Well, I've been a dreaming, thinking and scheming, feeling so good, hoping and sighing, praying and crying all over you. I've tried so hard to win your heart. Oh, what must I do? I catch myself walking alone and talking all over you. Thank you. klingt ganz so, als ob Dub Dickerson intensiv Don Jepsons Platten studiert hatte. Auf Ronnie Earls I Liked That Thing You Did, das gleich folgt aus dem Jahre 1997, klingt dieser aber schwer nach dem Gitarristen Lonnie Mack. Thank you. 1955, 56 war der Organist Jimmy Smith einer der Neuentdeckungen, was sowohl die Musik anging, aber noch mehr, was das Instrument anging, nämlich die Hammond B3-Orgel. 1956 spielte Jimmy Smith You Getcha mit den Gitarristen Thornel Swartz und dem Drummer Bay Perry ein, worauf es in den nächsten Jahren weit hinein bis in die 60er eine Flut von Orgeltrios gab. Danach geht es zum 1958er Newport Jazz Festival mit der Sängerin Anita O'Day, Fly Me to the Moon. Es muss also nicht immer Frank Sinatra sein. Diese Frau konnte das mindestens genauso gut. Und mit der Mafia hatte sie auch nichts am Hut wie Old Frankie. Anita O'Day fing übrigens in den 1930er Jahren ursprünglich nicht als Sängerin, sondern Tänzerin an und nahm an den damals berüchtigten Tanzmarathons teil. Zu diesem Thema Tanzmarathon eine Filmempfehlung von mir. Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss aus dem Jahr 1969 im Original They Shoot Horses, Don't They, Regie Sidney Pollack, unter anderem mit Jane Fonda und Bruce Dern, die ja immer noch als Schauspieler aktiv sind. Thank you. is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. And let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, darling, I love you. Kiss me, fill my heart with song, and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, darling, I love you. Schon beim Thema Film bin, zweimal Musik aus Kinofilm. Ritz Ortolani komponierte für den Pseudo-Dokumentarfilm Mondo di Notti, Welt ohne Scham, den Titel The Witch ein. Hauptdarsteller sind neben Striptease-Tänzerin unter anderem das Fußballidol Pelé und man höre und staune Eberhard Diepgren als Mitglied einer schlagenden Verbindung. Also nicht nur Welt ohne Scham, sondern auch Welt ohne Charme. Der Filmkomponist Pete Rugolo wurde auch ursprünglich in Italien geboren, 1915 auf Sizilien, wanderte er bereits 1920 mit seinen Eltern in die USA aus. Er ist bekannt für viele TV-Serien und für viele Filmmusiken. Unter anderem schrieb er die Titelmelodie für den Krimi-Klassiker Auf der Flucht mit David Jensen als Dr. Kimble. Wir hören ein Stück aus dem Jahr 1968, My Name is Mr. Clean. Eine Erklärung für Menschen, die Eberhard Diepgen irgendwie vergessen haben sollten oder überhaupt nicht kennen. Er war einer der vielen regierenden Bürgermeister von West-Berlin und später dem Vereinigten Berlin und ein gutes Beispiel dafür, dass früher eben nicht alles besser war. Für die letzten beiden Titel bleiben wir in den 60ern. Zwei Beatbands aus den USA, The Remains mit Don't Look Back und The Barbarians, Are you a boy or are you a girl? Eine provokante Frage, die in den 60er Jahren bestimmt Burschenschaftsmitglied Eberhard Diepgen, so manchen Gammler, Beatnik oder etwas später Hippie gefragt haben könnte. Vielleicht in Kombination mit Sätzen wie lange Haare, kurzer Verstand oder Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das war Framats musikalisches Fundbüro. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Frank Matthias wünscht alles Gute. On how life should be lived and things should be done. But I'm here to say you gotta do just what you want. And when they start of that talk, talk, talking, remember just one thing. Two.